I can take so much till I've had enough. Cause I'm Neueinsteiger auf Platz 29, Christina Perry und Human. Antenne Düsseldorf. Für John Newman ging's 9 Plätze runter. Ja, letzte Woche noch Platz 19, diese Woche 28. Und John Newman, der will immer besser werden, sagt er zumindest. Er ist sich sicher, dass er sein Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft hat. Mit Love Me Again hat er einen echten Ohrwurm hingelegt. Aber im Interview hat er gesagt, ich möchte nicht nur eine Hitsingle oder ein Album in meiner gesamten Karriere machen. Ich möchte noch lange Zeit dabei sein. Und dass er auf dem richtigen Weg ist, das zeigt eigentlich, dass er nominiert ist für die Brit Awards. Die Nominierungen sind ja gestern bekannt gegeben worden. Er ist nominiert in der Kategorie Bester männlicher Solo-Act aus Großbritannien. Auf Platz 28 bei uns, John Newman und Love Me Again. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Das geht mir unter die Haut wie ein warmer Sommerwind. Ich hab es erst nicht geglaubt, dass ich hier nicht alleine bin. Im Grunde waren wir doch schon auf Einsamkeit trainiert und haben jeden Wink mit dem Zaunfall ignoriert. Wir schatten um uns all die leeren Höhlen und die leeren Höhlen versperrten uns. Die Sicht auf ein Leben, das wir einst erstrebten, doch wir halten daran fest. Geht mir unter die Haut wie ein warmer Sommerwind. Ich hab es erst nicht geglaubt, ich hier nicht alleine bin. Es geht mir unter die Haut, dass wir verbunden sind. Zieht mich immer weiter geradeaus, bis ich zu Hause bin. Unter die Haut, denn alles, was wir sind, gibt leeren Worten ihren Sinn. Unter die Haut, ganz egal wie es klingt, weil du auch ohne Worte unsere Lieder singst. Unter die Haut, fühlst du es auch, lass alles stehen, wo es ist, und wir reißen auf. Unter die Haut, das ist alles, was ich brauch. Wenn ich in Sicherheit bin, dann fühlst du es mir still. Unter die Haut, wie ein warmer Sommerwind. Ich hab es erst nicht geglaubt, dass ich hier nicht alleine bin. Es geht mir unter die Haut, dass wir verbunden sind. Zieht mich immer weiter geradeaus, bis ich zu Hause bin. Ich zu Hause bin. Hallo, Katharina Theule vom geheimnisvollen Geräusch hier. Wir starten ins Wochenende und freuen uns morgen auf den Super Samstag. Bedeutet, nur morgen ist auch ein falscher Tipp 500 Euro wert. Außerdem wandern dann auch 500 Euro in den Jackpot. Da sind aktuell 17.200 Euro drin. Also überlegen Sie, was das hier ist. Achtung, jetzt das geheimnisvolle Geräusch. Und dann rufen Sie an. Morgen früh ab 8:45 öffnen wir wieder die Leitungen. Die Nummer ist die 01379 36 5000. 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, vom Handy deutlich teurer. Mitmachen ab 18, Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Bis dann. Das geheimnisvolle Geräusch. Super Samstag. Super Samstag.

now be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. Her home, I drive all night to keep her warm, and time is frozen. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Wouldn't trade it in, cause it's our life. I could be the drink in your cup, I could be the green in your blunt. Yo, push a man, yeah, I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit. You're the Maryland, I'm the president. And I'd love to hear you say, do what I want, do what I want with your body. Do what I want, do what I want with your body. Back at the club, taking shots, getting naughty. No invitations, it's a private party. Do what I want, do what I want with your body. Do what I want, do what I want with your body. Yeah, we taking these haters and we roughing them up. And we laying the cut like we don't give a fuck. Yeah.

trust and broken hearts. I know, when thinking all you need is that building faith or love and words. Und Impossible. Bei den diesjährigen Grammy Awards werden Daft Punk auf der Bühne stehen und sie kriegen Unterstützung unter anderem von Pharrell Williams. Der ist in dieser Woche bei uns 7 Plätze nach oben gestiegen. Auf der 22 Happy. Platz 21. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made. is my kingdom come. This is my kingdom come. Lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter. Kingdom come. diese Woche Platz 20. Bastille, Things We Lost in the Fire. Liebe Frauen, tapfer sein. Ja? Schmusesänger James Blunt hat sich verlobt. Und zwar hat er seiner Freundin Sophia an Weihnachten die Frage aller Fragen gestellt und sie hat natürlich Ja gesagt. Sophia ist eine Enkelin des Herzogs von Wellington und hat damit sogar blaues Blut. Bei der Hochzeit wird es dann hochkarätige Gäste geben. Wir erwarten James Blunt jetzt hier im besten Mix in den NRW-Lokalradio-Charts auf Platz 19 und am 5.3. in Oberhausen, am 8.3. in Köln. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time. Just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that Platz 18. I had a dream the other night about how we only get one life. It woke me up right after two. I stayed awake and stared at you so I wouldn't lose my mind. And I had the week that came from hell. Yes, I know that you could tell. But you're like the net under the ledge. When I go flying off the edge, you go flying off as well. And if you only die once, I wanna die with you. I drank too much. They call it our temporary crutch. With broken words I tried to say, honey, don't you be afraid. If we got nothing, we got us. Yeah. And if you only die once, I wanna die with. Something I need in this world.

kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness above. But if you close your eyes, does it hurt? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes, es ist 23 Uhr. Antenne Düsseldorf. Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Malte Albrecht. Guten Abend. Das Wetter kaum Wolken bei 7 Grad. Hilfe für Weltbild-Mitarbeiter. Foltervorwürfe gegen britische Soldaten. Bayerns Ministerpräsident Seehofer hat den Mitarbeitern des insolventen Weltbild-Verlags Hilfe versprochen. Niemand der 2200 in Augsburg betroffenen Mitarbeiter werde alleine gelassen, sagte Seehofer. Seine Regierung werde alles unterstützen, was sich an wirksamen Möglichkeiten eröffne. Tausende Jobs sind in Gefahr. Insgesamt beschäftigt der Weltbild-Verlag mehr als 6.000 Menschen. Der Betrieb soll aber erstmal weiterlaufen. Nicht von der Insolvenz betroffen sind die rund 420 Buchläden in Deutschland, Österreich und der Schweiz und der Onlinehändler Bücher.de. Das Unternehmen begründet die aktuellen Schwierigkeiten mit einem Umsatzrückgang. Auch in Zukunft werden niedrigere Erlöse erwartet. Deshalb will die katholische Kirche jetzt kein weiteres Geld in dieser Sanierung stecken. Cecilia Reible, Nachrichtenredaktion. Britische Soldaten sollen Gefangene im Irak systematisch gefoltert haben. Das berichten die ARD und die Süddeutsche Zeitung. Zwei Menschenrechtsorganisationen haben danach Klage beim Internationalen Gerichtshof gegen die britische Regierung eingereicht. Die Häftlinge sollen in den Jahren 2003 bis 2008 misshandelt worden sein. Mehr als 100 der mutmaßlich Gefolterten hätten ihre Erlebnisse zu Protokoll gegeben. Die Klage richtet sich auch gegen hochrangige Kommandeure, frühere Minister und Staatssekretäre. Das britische Verteidigungsministerium hat die Misshandlungen in wenigen Fällen bestätigt. Den Vorwurf der systematischen Folterung wies ein Sprecher aber zurück. Außenminister Steinmeier hat in Griechenland versprochen, dass Deutschland den Griechen weiter zur Seite stehen wird. Bei einem Treffen in Athen hat der Ministerpräsident Samaras trotz der Massenproteste aufgefordert, den Reformweg fortzusetzen. In Zusammenhang mit der zentralen Frage, wie geht es mit Griechenland weiter, gab es klare Worte. Steinmeiers Rat an die Griechen: Ja, ihr habt vieles erreicht, ja, ich habe großen Respekt, aber jetzt gilt, weitersparen und noch mehr Reformen in die Tat umsetzen. Umfragen zeigen jedoch, dass das keine leichte Aufgabe für Samaras ist. Das oppositionelle Linksbündnis könnte die anstehenden Europawahlen gewinnen und die Koalition der Konservativen mit den Sozialisten unter starkem Druck setzen. Takis Athen. Börse aktuell. An der New Yorker Wall Street geht es für den Dow Jones nur leicht nach unten. Er verliert 0,05% und steht bei 16.437 Punkten. Der Nasdaq 100 steigt dagegen um 0,35% auf 3.565 Punkte. Der Euro kostet 1,37 Dollar. Und das waren die Nachrichten mit Malte Albrecht. Das Wetter. Heute Nacht sinken die Temperaturen bis auf 1 Grad. Es bleibt trocken und stellenweise kann es Nebel geben. Am Samstag sind viele Wolken und örtlich ein paar Schauer unterwegs. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad. Der Sonntag wird freundlicher, aber kälter. NRW Verkehr. Keine Staus. Gute Fahrt. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Mit Andreas Struppeln und ich habe es heute endlich mal geschafft, auf der Fahrt hier in den Sender mir das neue Album von Robbie Williams anzuhören. Swings Both Ways, das ist ja seine zweite Swing-Platte und ich muss sagen, toll, großartig, hat mir sehr gut gefallen. Er ist in den NRW-Lokalradio-Charts in dieser Woche auf Platz 15 zu finden. Hier ist Robbie Williams mit Go Gentle. You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men go. Just keep it simple. You don't have to kiss though. Every call, baby, be a giant. Let the world be small. Some of them are deadly, some don't let it show. If they try and hurt you, just let your daddy know. And it's worth it. Sometimes it's hard. Platz 14 für Lily Allen, Heart Out Here. Und auch Superstars ärgern sich manchmal schwarz, bezeichnen sich sogar in der Öffentlichkeit selbst als Idioten. Genauso passiert eben bei Lily Allen. Vor 5 Jahren hatte sie einen Auftritt abgelehnt. Heute wäre der 73 Millionen Euro wert. Für einen Online-Gig auf der Plattform Second Life sollte sie damals gebucht werden und in der virtuellen Währung Bitcoins bezahlt werden. Einer dieser Coins, heute pro Stück 735 Euro wert. Die gebotenen 100.000 Bitcoins damals brächten Lily Allen also heute mehr als 73 Millionen Euro ein. Klar, dass sie sich am liebsten in den Arsch gebissen hätte, ne? Klar. Und sie wird auch klarkommen ohne diesen Gig. Am Hungertuch nagt sie ja bekanntlich nicht. Platz 13. Das gilt auch für diese Dame oder dieses Pärchen genauer. Auf Platz 13, Avril Lavigne zusammen mit Chad Kroeger von Nickelback. Das ist ja ihr Lebenspartner oder sind die mittlerweile sogar verheiratet? Weiß ich gar nicht. Let Me Go, der beste Mix am Freitagabend. Love that one song on the wall. Used to mean something, but now it means nothing. The echoes are gone in the hall. But I still remember the pain of December. Düsseldorf. Platz 12. Tuesday.

Das, was hier so ein bisschen klingt wie eine Mischung aus Klangkarussell und Klingons, das sind Fall and Wuddard mit Changes, haben sich 7 Plätze nach oben geschoben in dieser Woche, von der 17 auf die 10. Und ich liebe gute Nachrichten. NRW Verkehr. Es ist 11:30 und wir haben keine Staus. Gute Fahrt für Sie. Weiter geht's in den NRW-Lokalradio-Charts mit Platz 9. Die Imagine Dragons, On Top of the World. Andreas Schuppe bin ich. Schönen Abend. Und vor allem schönes Wochenende, ne? Wir sind doch am Freitag. Platz 8. Don't speak when you spit your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. uncovered when our worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covered. Boy, la la la. Antenne Düsseldorf. Kommen wir zu einer etwas traurigen Meldung. Kesha, die soll von ihren Beratern so unter Druck gesetzt worden sein, dass sie unbedingt Gewicht verlieren muss. Ja, was dann letztendlich zu ihren Essstörungen geführt hat. So sieht es ihre Mutter zumindest. Die Sängerin lässt sich ja gerade in einer Klinik gegen Bulimie, also gegen Magersucht, behandeln. Ja, kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, wo sie doch mit Pitbull zusammen so eine richtig gute Laune-Nummer abgeliefert hat. In den NRW-Lokalradio-Charts 5 Plätze nach oben für Pitbull und Kesha mit Timber von der 12 auf die 7. Remember, I'll be the one you won't forget. The bigger they are, the harder they fall. This biggity boy's a diggity dog. I have them like Miley Cyrus, clothes off, twerking in their bras and thongs. Timber. Face down, booty up. Timber. But I bet she will. Timber. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. Anything, club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner. It's going down. I'm yelling timber. You better move.

Platz nach oben für Hey Brother von Avicii in den NRW-Lokalradio-Charts. Von der 5 auf die 4. Antenne Düsseldorf. Und um 10 vor 12 ist es soweit. Wir sind bei den Top 3 der NRW-Lokalradio-Charts angekommen. Starten wir mal mit Platz 3, das Adel Tawil und seine Lieder. 5 Plätze für ihn nach oben, von 8 auf die 3. Auf Platz 2 wartet gleich noch auf uns. Ja, das Duo hier aus Deutschland, die beiden, die direkt nach dem Abitur durchgestartet sind und jetzt Millionen wahrscheinlich verdienen, weil sie weltweit einen Erfolgstitel haben. Milky Chance und Stolen Dance. Und die 1 hören wir gleich vor den Nachrichten. Das ist unverändert zur Vorwoche. Klingon und Jubel. Schöne Nummer übrigens. Ich bin Andreas Struppe, wünsche Ihnen eine gute Nacht. Kommen Sie gut durch und jetzt viel Spaß mit unseren Top 3. Adel Tawil und Lieder. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint, war ein Voodoo-Kind wie ein rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria für mich, ich starb in deinen Armen, Bochum 84. Ich ließ die Sonne nie untergehen in meiner wundervollen Welt. Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für einen Tag mein Held und IMF kann es nicht glauben. Und ich steh im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. Ich war willkommen im Dschungel und fremd im eigenen Land. Mein persönlicher Jesus und im Gehirn total krank. Und ich frage mich, wann werd ich berühmt sein? So wie Rio mein König für die Ewigkeit. Ich war am Ende der Straße. Willkommen, wie ich bin. Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für einen Tag mein Held und IMF kann es nicht glauben. Und ich stehe im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt uns nicht allein. Denn wir singen diese Lieder, tanzen mit Tränen in den Augen. Platz 2. Dancing on, feel the boogie all night long. Stoned and

Es ist 0 Uhr.